Was gefällt dir an Österreich? Das Wetter. Mir gefällt, dass es nicht so heiß ist. Ich habe sehr gute Freunde hier. Ja, und ich lebe hier gern. Was gefällt dir nicht an Österreich? Schwer zu sagen. Was mir in Österreich nicht gefällt, kann man eigentlich allgemein für die ganze Welt sagen. Der sorgsame Umgang fehlt mir mit der Welt, mit den Menschen, mit der Erde. Dass man aufeinander aufpasst, dass man einander respektiert, das würde ich mir mehr wünschen. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen Österreichern und Indern? Für jeden Unterschied, den ich aufzähle, bin ich sicher, dass es da immer wieder eine Ausnahme auch gibt. Ja, so unterschiedlich können die Menschen gar nicht sein. Bist du in Österreich mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert? Weiß ich nicht. Niemand hat mich als scheiß Inder beschimpft, aber schon als scheiß Neger. Jemand hat ja gesagt, glaube ich, irgend sowas wie, wir sind überall fremd. Und so gesehen habe ich Fremdenfeindlichkeit in Indien genauso gespürt wie in Österreich, in die Sorgen. Fühlst du dich in Österreich fremd? An manchen Orten fühle ich mich fremd und das kann überall auf der Welt sein. Und an manchen Orten fühle ich mich zu Hause und das kann auch überall auf der Welt sein. In gewissen Situationen fühle ich mich fremd, wenn man zum Beispiel über gewisse Menschen halt oder Menschengruppen herzogen wird und die irgendwie niedergemacht. Ja, da fühle ich mich fremd.